Kundgabe 4909. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.6.1950. Ich selbst bin das Wort. Evangelium, der Jünger. Vertiefet euch in das Evangelium, das ich euch von der Höhe zugehen lasse. Und ihr werdet erkennen, dass es das Gleiche ist, das meine Jünger niedergeschrieben haben, die es taten in meinem Auftrag. Immer bin ich es, der zu euch Menschen spricht, so ihr mein Wort entgegennehmet, wo es auch sei. Ich habe durch meine Jünger zu den Menschen gesprochen und spreche auch heute noch, weil meine Liebe nicht begrenzt ist und somit auch mein Wort nicht begrenzt, also die Ausstrahlung meiner Liebe, die durch mein Wort zum Ausdruck kommt, niemals aufhört, was euch Menschen wohl verständlich sein wird, wenn ihr es wisst, was mein Wort ureigentlich ist. Ich selbst bin das Wort. Und das schon muss euch Beweis sein, dass ich mich nicht festgelegt habe in Buchstaben und dass mein Wort immer und ewig dem Geistigen zugeleitet wird, das sich als Mensch auf der Erde verkörpert hat. Wohl bleibt mein Wort ewig das Gleiche, weil es als die alleinige Wahrheit niemals umgestaltet werden kann von mir aus. Doch ihr Menschen formt es durch euren Willen um. Ihr gebt meinem Wort eine andere Bedeutung, so wie ihr noch nicht vom Geist erleuchtet seid. Und schon darum muss ich immer wieder mein reines Wort zur Erde leiten, auf das ich mein Wort erfülle. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen, in alle Ewigkeit. Mein Wort, das reine Evangelium aus den Himmeln, das euch immer wieder Zeugnis gibt von mir und meiner Liebe. Solange ihr Menschen noch unvollkommen seid, werdet ihr nichts Vollkommenes so lassen, wie es ist, sondern immer nach Veränderung trachten, eben durch eure Unvollkommenheit. Es ist dies ein Naturgesetz, dass nichts so rein erhalten bleibt, so wie es in unreine Umgebung kommt. Und es ist der menschliche Wille weit mehr dem Unvollkommenen zugewandt und wird immer herabzuziehen suchen, was über ihm steht. Dennoch ist es freier Wille, der von mir aus unantastbar bleibt, so dass ich also niemals zwangsläufig meine Lehre rein erhalte, sondern immer wieder die reine Lehre euch zuleite, die ihr danach verlangt. Niemals werden Menschen sich der Verunstaltung meiner ursprünglich reinen Lehre bewusst sein, die nicht selbst im tiefsten Wahrheitsverlangen stehen, ansonsten der Irrtum nicht so verbreitet wäre. Und diese nehmen auch nicht an, was ihnen in Liebe von mir dargeboten wird, denn sie sind blind im Geist, sie halten sich an den Buchstaben und sind vom Geist meines Wortes unberührt. Niemals werde ich mich verausgaben. Und niemals werde ich aufhören, die Ausstrahlung meiner ewigen Liebe den Menschen zuzuwenden. Und darum werde ich nie aufhören, im Wort zu den Menschen selbst herabzusteigen. Was ich mit den Worten euch verheißen habe, ich bleibe bei euch bis an der Weltende. Wenn ich also selbst bei euch weilen will, dann müsstet ihr mich auch vernehmen können, denn ich bin Leben, ich bin Kraft, und also auch das Wort von Ewigkeit, das Leben und Kraft, Licht und Liebe zum Ausdruck bringt. Ich will euch Menschen nicht der ferne Gott sein, den ihr in mir seht. Ich will euch ein Vater sein, immer nahe und immer bereit, euch Worte der Liebe zu geben, so ihr sie vernehmen wollet. So wie ich einmal zu den Menschen gesprochen habe, als ich auf Erden wandelte, so wie ich zu meinen Jüngern sprach, nach meiner Auffahrt in den Himmel, in denen ich im Geist weiterwirkte, wie zuvor auf Erden, so will ich auch immer zu den Menschen wie zu meinen Kindern reden. Ich will ihnen Worte der Liebe und der Weisheit vermitteln, um mich ihnen zu erkennen zu geben als Gott, Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Und darum werde ich nie aufhören, im Wort bei meinen Erdenkindern zu sein und ihnen doch nur das Gleiche vermitteln, was auch meine Jünger als Evangelium von mir empfangen haben, weil es die reine Wahrheit ist, die erhalten bleiben soll, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Amen.